Eine Kundgebung der Arbeiter und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas fand am 15. März im zentralen Arbeiterclubhaus in Pyongyang statt, auf der sie den Entschluss dazu fassten, das Landestreffen der Malima-Schrittmacher zu einem Kongress der Sieger zu machen. Daran nahmen Teil der Abteilungsleiter des Sekretär der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-hwan, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Arbeiter und Mitglieder des Verbandes in der Stadt Pyongyang. Auf der Kundgebung wurde der Appell der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon an die Werktätigen des ganzen Landes verlesen und gab es dann die Reden. Die Redner betonten, dass sich alle den Schöpfern des Geistes vom Bezirk Gangwon in ihrer Kampfatmosphäre und ihrem Kampfstil nacheifern und an der Spitze des großen Kampfes für die Schaffung des Malima-Tempus den revolutionären Geist der heroischen Kim Il-sung und Kim Jong-il-Arbeiter nachhaltig demonstrieren sollten.